Hallo Fritz, ja, ich sage etwas. Ich sage, dass du von der Schule in Scherding erzählen möchtest, wo du offenbar dann ins Gymnasium gingst. Kamst du denn einfach so rein ins Gymnasium? Wurde es sofort zugelassen? Ja, es war also so, man hat ja in Schärding nur eine Volksschule und eine Bürgerschule, sogenannte Bürgerschule gehabt. Das waren also dann insgesamt 8 Jahre. Wenn man mit 6 in die Schule kam, da war man mit 14 Jahren fertig. Sonst gab es keine höhere Schule. Nachdem so viele Flüchtlinge und Kinder da waren, die schon diese Zeit hinter sich hatten, ja, war es also notwendig, sie in eine Schule zu bringen. Und da hatte man, jemand war das, weiß ich nicht, wer das dann entschieden hat, dass man ein Realgymnasium hat man dann wie Leben sagt man gerufen, denn, Leben gerufen. ins Leben gebracht und hat also offenbar private Leute gehabt, die das bezahlt haben. Es war auch so, dass wahrscheinlich die reichen Leute was bezahlt haben. Ich weiß, dass wir nichts bezahlen mussten Also als kein Flüchtlinge. Schulgeld. Ein Schulgeld Kein oder sowas, Schulgeld, ne? ja. Und dafür war auch ein Haus, es war eine Villa ausgesucht, weil ja nicht, zuerst waren ja viele Schüler angemeldet. Und dann hat man gesehen, ach Gott, das ist ja viel zu klein. Man muss die Schule also mehr oder weniger mit den ersten Klassen beginnen. Also das wäre die sogenannte Sechster, Quinta, Quarta und so weiter mit der Sechster beginnen und da haben sich dann immer, da waren dann immer viele und nachher immer weniger, weil auch die Leute, beziehungsweise die Eltern ausgewandert sind mit den Kindern und dann war das immer weniger Schüler und auch weniger Flüchtlinge Ah, in wieder Schärding. weggewandert sind Und in dann, Schärding ja. waren sehr viele Flüchtlinge und dann war das also auch so, dass man 2 Klassen zuerst hatte, dann 3 und dann 4 und dann letztlich auch eine Abiturklasse. Nicht? Damals waren ja das, Alfred, war jedenfalls es die eine Schule, gemischte oder nur nein, nein, Knaben? da war eine gemischte Klasse und ich bin also weil ich ja schon 4 Klassen Bürgerschule hatte oder viele hatten das auch schon. Einige waren schon im Gymnasium, es gab ja in Jugoslawien auch deutsches Gymnasium oder vor allen Dingen im rumänischen Banat, wo auch Flüchtlinge von Rumänien da waren, die hatten ja auch ein deutsches Gymnasium in Temeswar, ja. Und jedenfalls hatten die natürlich gar keine Kenntnisse, was man in den ersten Gymnasienklassen wie in der Sechster, Quinta und so weiter lernt. Also Fremdsprachen hatte ich überhaupt keine und also man hat mich in die sechste Klasse eingestuft. Das heißt also, es waren Unterste Klasse. 3 Jahre, musste ich also in die Schule gehen und musste dann innerhalb eines Jahres Englisch wie auch Latein. Und das Unglück war, dass die da schon 5 Jahre oder 3 Jahre lang Latein hatten und Gehabt ich haben. kein lateinisches Wort kannte. Nicht? Musste ich also einen Privatlehrer mich umsehen und da war dann schon einer irgendwie prädestiniert von der Schule angegeben, der und der, und dann hat sich herausgestellt, es war also auch ein inzwischen zurückgekehrter Soldat, der seine Doktorarbeit da machte. Nicht? Und der hatte dann sozusagen Latein gekonnt und hat uns also Latein beigebracht. Es war dann so, dass es in der Schule letztlich war ich mit der Grammatik und dem, was man so in den ersten Klassen lernt, sehr präsent. Die anderen haben schon einiges vergessen, nicht? Ja, da war ich noch gut, aber als ich dann sozusagen keinen Privatunterricht mehr hatte nach einem Jahr, dann war das schon schwierig. Dann hatte ich also keine guten Zeugnisse in Latein. Und dann habe ich mich immer dazu vorbereitet, was könnte jetzt kommen. Naja, wird mir de Bello Gallico. Habe ich immer die Dinge übersetzt, natürlich immer falsch. Meine Übersetzung war immer das Gegenteil von dem, was es eigentlich war. Und man hat ja auch keine Bücher, nicht? Also das muss man sich auch sagen, das ist alles nur, was du da So irgendwo, Blätter oder was ja, also bekommt, ja. zuerst in der Schule dann Blätter gekriegt, so auf Blaupause, nicht? Und Ja, das Schulbuch habe ich dann überhaupt nicht gehabt. Erst ziemlich so gegen ins Abiturklasse kam, dann kamen die ersten Bücher raus, also Nachdrucke und so weiter für die Schule. Da hat man was dann nachlesen können, aber da war es für mich schon zu spät. Also die Note beim Abitur in Latein war gerade mal eine gute 4, nicht? Ja. Also nein, nein, bei 1 als Ja, Beste. Gott, ja. Also gerade noch ausreichend, dafür war ich in anderen Fächern wesentlich besser. Also Bist ja nicht Lateinlehrer ja, ich geworden. wollte kein Latein. Englisch war auch etwas besser, weil ich dann nur ein Jahr nachholen musste, nicht? Die hatten Latein von der ersten Klasse an und ich habe dann erst in der und Englisch ab der vierten Klasse, nicht? Und da war das also etwas besser. Im Sport war ich gut, Wart ihr in der? in Religion war ich sehr gut. Wir hatten einen Pfarrer als Religionslehrer und zwar waren wir nur 4 Evangelische. Das heißt also, wir 4 Kinder hatten dann also mit dem evangelischen Pfarrer Religionsunterricht gehabt und der hatte, das war ein Mensch der Natur, der war immer in Jägeruniform aufgetaucht. Und mit dem sind wir dann auch immer in den sogenannten Schlosspark, der nicht weit von der Schule war, vielleicht 50 oder 100 Meter, ist man da auf der Bank gesessen und hat er uns immer von Dogma vorgelesen, kann ich mir gut. Und wir hatten da so die Bänke gegeneinander gestellt. Und er hat dann so über die Brille immer mal ab und zu mal darüber hinausgeguckt und ich habe immer genickt, wenn er mich angeguckt und er hat gemeint, ich weiß alles. Und hat also die Aufmerksamkeit, hat also die Note bestimmt, nicht? Und ja, das war so für den Religion. In anderen Fächern war das schon, Sport war sowieso kein Problem. Und darf ich fragen, hattet ihr dann Interesse, zum Beispiel jetzt im Englisch zu lernen, damit ihr mit den Amerikanern oder so auch reden könnt? Oder Nein, hat man die gar nicht mehr gesehen im Stadtbild? nein, da Waren hat die man ja nicht also, präsent? nein, da war keine Garnison in dem Sinne. Nicht? Das war also, ich muss sagen, die sind durchmarschiert. Sie haben zwar vorher auf die Stadt geschossen, also die Häuser am Wasser direkt, die hatten etwas abbekommen. Nicht? Ich habe zwar im Tagebuch gelesen, dass sie Schäden hatten, aber wenn ich Schäden, dann meinte ich vielleicht, dass sie einen Schuss abgekriegt haben oder das Dach abgedeckt war oder sowas. Ne? Und Dächer waren viele kaputt. Wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, es kamen auch die Flieger, weiß ich noch. Und die Flak, die da im Schlosspark aufgestellt war, die hat ja auch geschossen. Flak war also eine Kanone Flugabwehrkanone. der Und Amerikaner dann natürlich. gegen die Amerikaner, nicht? Und Ah, auch von den ja, Nazis. also Verteidigung und diese Flak bestand aus 4 Maschinengewehre in einem Quadrat angeordnet, ja. Also da hast du immer mit 4 Maschinengewehren dagegen geschossen, weil die Tiefflieger, die sind ja direkt deine Köpfe weggeflogen, nicht? Aber wer waren Ja. jetzt die Flieger und wer hat Ja, die geschossen, was Flieger du waren jetzt die erzählst? Amerikaner und geschossen haben die, was weiß ich, Die vielleicht sogar Reichswehr. die jungen, ja, das muss ich vielleicht auch erwähnen, dass ja dann, bevor die Amerikaner kamen, sind ja viele, da war ich auch dabei, eben wie heißt es, Heimatschutz eingezogen, nicht? Das war ja das, dass ich also dann nicht mehr ging. Das war der Volkssturm. Der Volkssturm, das waren alle Militärisch, ja. Mä also Männer über 60 und Männer und Junge ab 14, Ja, nicht? verrückt, Oder wirklich. 15 vielleicht, nicht? Aber Ich in war sehr diesem klein. Heimatschutz, was musstet ihr da machen Ja, ich weiß vorher es nicht, aber jetzt? die waren auch angesetzt wie die anderen. Aber letztlich, was willst du von einem 60-Jährigen oder 65 oder das waren 70-Jährige, was können die noch machen? Nicht? Die haben sich auch bestimmt versteckt, statt dass sie verteidigen. Es war auch keine Verteidigung mehr, egal. Also Also wir sind in der die Schule. Schule ging dann also an sich immer weiter, sodass in der Abiturklasse waren wir nur noch 15 Schüler. Davon die Hälfte Mädchen, die Hälfte Buben. Nicht? Und da gab es, ja, da war ich der Freundschaften. einzige Flüchtling noch. Alles andere waren nur, waren Kinder von auch Flüchtlingen, aber österreichische Kinder, beziehungsweise auch Kinder von Nazis, also von nationalsozialistischen Eltern, ja. Die haben dann die Kinder da in die Schule bringen können, denn im Heimatort waren sie nicht gut angeschrieben. Ja, dann war es also so Erzähl auch, was über die dass ich da Kameradschaft. Kameradschaft, ja, ich hatte dann Kameradschaft über die Hitlerjugend, denn da war man ja wieder gleich wieder irgendwo eingeordnet worden. Und da hatte ich mich dann gewundert, aber bei uns war ja als Hitlerjunge verpönt Aber und jetzt gehst lange du Haare. wieder Nein, nein, zurück. nein, nein, nicht zurück. Ich will ja nur sagen, dass ich gewohnt war, nur mit kurzen Haaren rumzulaufen. Denn als Hitlerjunge war das verpönt mit langen Haaren und da sah ich dann die alle mit langen Haaren rumlaufen, nicht? Also gekämmt, habe ich gar nicht gekannt, sowas, nicht? Ich habe ja mehr Soldatenhaarschart. Haarschnitt Haarschnitt gehabt. gehabt als, naja gut, also jedenfalls habe ich da Kameraden getroffen und die haben mich da also angefreundet und die haben dann auch später dann, als die Schule und das alles mehr schon in die guten Gänge lief, haben wir dann auch schon Vereine gehabt und das waren Arbeiter-, Turn- und Sportverein. Und da waren die schon drin, noch mit einem anderen Namen in dem Sportverein, nicht, der da in Schädling war. Und da war der Richard und der Christian und ich auch Mitglied dann. Und da waren wir zusammen sogar in einer Handballmannschaft. Und ich auch mit den anderen Kameraden, haben, oder Kameraden, Ja, Schulkameraden, nicht, Schulkameraden, haben ja. wir also Leichtathletik-Sport gemacht in diesem Verein, nicht? Und Turnen. Und immer, wenn also der Verein ein Vereinsfest gemacht hat, mussten wir turnen und wir waren dann, ich war in einer Riege mit 6 Turnern, also in meinem Alter alle, die dann hier Turnvorführung gemacht haben. Und wir 6 haben dann auch eine eigene Freundschaft gegründet. Wir nannten uns FS6, Freund FS, FS, was jetzt FS? Kann nur Freundschaft oder sowas sein? Nee, nee, FS, also egal. FS6, Nennen wir. okay. Und da hatten wir also bestimmte Regeln gehabt, nicht? Und das war natürlich auch verbunden mit, also Mädchen keine Frage, das kommt in die Frage und so weiter. Nach ein paar Jahren allerdings hatte diese Freundschaft darunter gelitten, dass eben Frauen da reinkamen, nicht? Dann hat je Mädchen. Mädchen und die alle, jeder wollte dann also besser aussehen als der andere, nicht? Und da gab es dann schon Konkurrenz. Konkurrenz, Aha. obwohl ich gar nicht wusste, was das bedeuten sollte. Ich war wahrscheinlich der Letzte, der ein Mädchen hatte. Jedenfalls, das ist also nicht so eine tolle Freundschaft gewesen, dass nicht einer oder der andere aus diesen Regeln ausge Und ihr boxt hießt ist. alle Fritz, oder wie viele Ja, hießen drei Fritz? Fritzen waren Drei dabei. Fritz von sechs. Das war der, ich war der Fritz Sorg, dann war es der Fritz Kugel und der Fritz Egger. Und der Fritz Egger, das war der Strammste, dessen Vater war ja auch der Kreisleiter Also in der in der Nazi-Zeit. Nazi-Zeit, nicht? Aha, und da Und wurde der Vater nicht doch, ja, irgendwie der Vater ins war. Gefängnis. Kam ins Gefängnis und hat dann im Steinbruch arbeiten müssen. Nicht? Also der war ja Bäcker vom Beruf, nicht? Ah, gewesen, Gewesen, nicht? Und genau. ist dann zum Kreisleiter geworden. Also ich meine, ich weiß dann nicht, ob er jetzt dafür auch gut war oder schlecht war. Also jedenfalls die Familie war nach wie vor angesehen. Aha. Und er hat auch öffentlich im Turnverein mitgemacht und so weiter. Der Junge, Der Junge, der hat ja auch sehr gut, es gut gibt keine turnen können, Sippenhaft, kennen also. können. Ja, gut, er war nur der Vater war nicht daheim, aber der war in der Umgebung, war ein Steinbruch, da hat er arbeiten müssen. Nicht? Eine Weile hast du Ja, erlebt, dass er nach Hause ich habe ihn kam. nicht gekannt, Nein? nicht Aha. gekannt. Nicht? Ich habe nur die Mutter und die Großmutter gekannt und die waren auch sehr freundliche Leute. Da war ich immer geborgen, wenn ich da. Der hat mir auch seine Ski gegeben, wenn wir Skifahren, wir haben auch Skifahren gemacht, jeden Sport, den man machen konnte, hat man gemacht, nicht auch, wie soll ich sagen, auch Schwimmen mit einfachen Mitteln oder was auch immer man da brauchte. Allerdings war das, ja, wie soll ich sagen, nur unter uns sechs, nicht? Sechs Jungen. Das war also die Zeit bis zum Abitur. Das Abitur habe ich dann 1949 gemacht. Und zwar die große Matura heißt es da, nicht? Mit Mit Latein Latein, heißt ja, das, mit dies Latein auch, nicht? Ja, durchgeschlagen. ja. Und da habe ich relativ gut abgeschnitten, sodass ich also auch nachher für die Uni es also auch ausreichte, nicht? Ja, das ist mal etwas von der Schule beziehungsweise den Sport, den wir da viel betrieben haben. Beim Handball haben wir auch alle sechs in der Handballmannschaft gespielt. Manchmal waren auch Richard und Christian sogar dabei. Nicht, also wenn man zu Hause gespielt hat, man ist ja auch dann in andere Städte gefahren, weil man in der Gruppe war und auf dem Lastwagen, nicht mit einem Omnibus oder sonst, ja. Und jeder musste seine Schuhe und se selber besorgen, nicht? Ich hatte einen geliehenen Schuh, die hat mir gerade noch gepasst, nicht? Nachher wollte sie nicht mehr haben, der Herr, das waren, der hatte keinen Sport mehr getrieben, hat aber noch Fußballschuhe gehabt. Ja, und so war das also. Was hat Richard und Richard und Christian gemacht? Christian, die haben ja inzwischen sozusagen nach einer Lehrerstelle gesucht oder auch geforscht. Und dann nachher hat sich herausgestellt, ja, es gibt ja so viele Flüchtlingskinder, dass man also die Flüchtlingskinder eigenen Schulen, also zwar keine neuen Schulen, aber in den Schulgebäuden unterrichten muss. Und da hat man Lehrer gebraucht und dann haben die, solange es genug Schüler gab, eben die Flüchtlingsschulen betreut, Unterrichtet, ja, und unterrichtet, ne? betreut. Und Christian war ja dann schon eben in einer anderen Schule, aber auch Flüchtlingsschule, das war etwa 20 Kilometer weg von Schärding, mit seiner Frau Dem und dem Kind. Kind, nicht? Und der Richard, der war noch nicht verheiratet, der hat also dort auch im Vorort, aber unmittelbarer Vorort. Richard war. Ja, der war ja eigentlich noch nicht fertiger Lehrer, als wir nach Schärding kamen. Beziehungsweise er von Lilienfeld oder von Christian und Richard waren ja dann von Lilienfeld aus in eine Kompanie eingegliedert worden, mitsamt der Schule und so weiter. Nur die Jungen, jüngeren Jahrgänge, die sind also nach Hause geschickt worden. Und dann musste er seine Lehrerbildung noch Abschließen. abschließen und die konnte man dann in einem Vorort von Linz, der Hauptstadt von Oberösterreich, machen. Und da hatte er eben noch ein Jahr, glaube ich, musste das noch machen. Und dieses Jahr hatte dann eben pendelnd von Schärding nach Eferding, hieß dieser Ort, nach Eferding, pendeln, um die Schule zu besuchen, und hat noch daheim gewohnt. Christian war ja nicht mehr dann in der Gemeinschaft, sondern der ist ja dann nach Taufkirchen, hieß der Ort, wo er die Schule betreute, Flüchtlingskinder. Und irgendwann 1949 hat man festgestellt, die Schulen werden sozusagen nicht mehr weitergeführt, es sind zu wenig Kinder. Und dann hat man sich überhaupt entschlossen, aus Österreich Abschied zu nehmen. Und bis dahin haben Im wir schon Familienrat im quasi. Familienrat quasi. Und Ja. das erzählst du beim nächsten Mal, Nächstes wie Mal, ihr ja. ausgewählt habt, Ja. wo ihr hingehen Wie wir wollt wollen, und ja. so So weiter. ist es, ja. Wunderbar, Dankeschön. Ja, als ich dann ja von Schärding Oh. weggegangen bin und das Abitur gemacht habe, da habe ich auch Freundschaften aus der Klasse gehabt, nicht? Und da war vor allen Dingen der Hellauer zu nennen. Der war eben auch ein geflohener Wiener mit seiner Mutter. Sein Vater ist umgekommen. Und dann auch den Fritz Egger, das war der Sohn vom ehemaligen Kreisleiter. Das war ein langjähriger, allerdings hat sich der war ja eine Klasse tiefer und den habe ich nicht bis zum Schluss oder am Schluss nicht mehr gesehen. Und ich habe aber nur gehört, dass der nachher sozusagen in die deutsche Wehrmacht, die ja 1950 gegründet worden ist, oder mehr Bundeswehr. zur Bundeswehr in Deutschland bis zu einem Oberst gebracht hat. Der wird ja jetzt ja auch schon pensioniert sein. Und ein anderer, der eben der Hellauer. Hellauer, der ist also Chef vom Arbeitsamt geworden. Ein anderer war Regierungsrat in Wien geworden. Das war der Beste, der Delmour hieß der. Er hatte einen französischen Namen, nehme an, dass er Hugenotte war. Der andere hat ein Werk in Ebensee geführt, ein bekanntes Kali-Bergwerk. Bergwerk. Ein anderer wiederum, der ist Priester geworden. Und von den Mädchen waren das, also viele sind Lehrer geworden und so weiter. Die eigentlichen Kameradschaft im Sport waren alle ein Jahr jünger, nicht? Die waren also, die habe ich im Sport kennengelernt, die hatten mit der Schule weniger zu tun. Und wer in der Schule, wer ins Gymnasium ging, der hatte dann, also was weiß ich, hier war ein Jahr hinter mir. Mein bester Freund war eigentlich ein Flüchtling aus Belgrad, den ich schon in Belgrad gekannt habe und den ich zufällig in Schering getroffen war, weil er auch dahin gekommen ist mit seinen Eltern. Und der war auch in dem SF6, Freunde SF6, Sportfreunde, jetzt Ja, weiß ich wieder, Sportfreunde Freunde, SF6, nicht nicht F6. weg. So. Und der war da, und auch noch ein anderer Volksdeutscher aus dem Heimatort in Nova Pazova. Das war auch ein Sportler. Der ist dann auch, hat auch, wie ich nachher sehr spät erfahren habe, auch meinen Beruf Bauingenieur in Stuttgart abgeschlossen. Ihr habt euch Das. getroffen in Wir haben uns Schärding ein paar sonst, Mal. ja, der war dann von Pasowa, waren ja viele dann in der Gegend. Und Nein, ich meine, eigentlich, ihr habt Klassentreffen auch ja, gehabt, das dass du das Klassentreffen weißt. hatten wir eben immer in Schädling gemacht, jedes zweite Jahr anfänglich. Da waren auch alle gekommen, aber inzwischen die letzte, da waren wir gerade mal sage und schreibe 4 von 15, nicht? Also mit den Mädchen zusammen. Und diesmal waren nur zwei Mädchen. Ja, gut. Zwei, nee, fünf waren wir. Fünf waren wir, nicht? Und zu den Und Mädchen hast nichts zu sagen. ja, gut, die waren alle etwas reifer als ich und auch andere. Also ich habe mit dem Sport so viel zu tun, dass ich mit den Mädchen nichts angefangen habe. Nicht? Ich habe eher mit der Schwester von meinem Freund Tschunitz, mit dem Hans Tschunitz, geschäkert und da war auch eine Beziehung da, aber das war dann auch, die Eltern sind nach Linz gezogen und dann waren die Was außerhalb wird? des Schusses und da Na, war das das aber wird. nicht. Das ist also noch dazu zu sagen. Ja, Danke.